Dagegen ist der Pöbelhaufen derer, die das Licht scheuen und alles Edle und Starke hassen. Aggressive Haltung ist rechte Tendenz, doch was macht die abnormen Mama? Wenn ihre Spitze der Ethik wach glänzt, tanzt ihre Hypermoral. Erkennen Sie und lass ab von den Reservisten, denn sie stehen vorm Abgrund und fallen. Setz ihn schachmatt, diesen Gott, der nichts ist, immer und überall. Der Glaube an das Licht, da sind Zerstörung. Der Glaube an das Licht, gespielte Empörung. Der Glaube an das Licht, erkennt es gleich schindern. Gekreuzigt werden die, die die Tugend neu erfinden. So spricht er sein Herz. Sklavenmoralist, Skepsis alles Fürsten, Theorie mit Gefahr. Transfäden an den Händen, sein Verderben ist naht. Der Dorn schlägt nach innen, wir ersinnen die List.